wenn ich jeden Tag noch aufstehe. Ändert sich die Zeit oder ändert man sich da? Wenn ich jeden Tag noch aufstehe, ändert man sich dann oder ändert sich die Zeit? Aufsteh, aufsteh, aufsteh.